brechen auf aus den Mauern der Einsamkeit. Komm, wir brechen auf aus dem Satten einerlei. Komm, wir gehen los und wir werden finden. Komm, wir gehen los, einer hört unseren Schrei. Wir lassen los, was uns müde macht und alt. Komm, wir halten fest an dem, der Liebe lebte. Komm, gib mir die Hand gegen Hass und Gewalt. Ich habe Durst. Aus den alten Zwängen. Komm mit mir heraus aus dem tödlichen Spiel. Komm, wir finden ihn, der sagt, er ist das Leben. Komm, wir finden ihn und wir sind am Ziel. Shine.